Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 464 an Goethe, Jena, den 18. Mai 1798. Da es wohl seine Richtigkeit hat, dass keine Ilias nach der Ilias mehr möglich ist, auch wenn es wieder einen Homer und wieder ein Griechenland gäbe, so glaube ich Ihnen nichts Besseres wünschen zu können, als dass Sie Ihre Achilleis, so wie sie jetzt in Ihrer Imagination existiert, bloß mit sich selbst vergleichen und beim Homer bloß Stimmung suchen, ohne ihr Geschäft mit seinem eigentlich zu vergleichen. Sie werden sich ganz gewiss ihren Stoff so bilden, wie er sich zu ihrer Form qualifiziert, und umgekehrt werden sie die Form zu dem Stoffe nicht verfehlen. Für beides bürgt ihnen ihre Natur und ihre Einsicht und Erfahrung. Die tragische und sentimentale Beschaffenheit des Stoffs werden Sie unfehlbar durch Ihren subjektiven Dichtercharakter balancieren, und sicher ist es mehr eine Tugend als ein Fehler des Stoffs, dass er den Forderungen unseres Zeitalters entgegenkommt. Denn es ist ebenso unmöglich als undankbar für den Dichter, wenn er seinen vaterländischen Boden ganz verlassen und sich seiner Zeit wirklich entgegensetzen soll. Ihr schöner Beruf ist, ein Zeitgenosse und Bürger beider Dichterwelten zu sein, und gerade um dieses höheren Vorzugs willen werden Sie keiner ausschließend angehören. Übrigens werden wir bald Gelegenheit haben, noch recht viel über diese Materie miteinander zu sprechen, denn die Novität, von der ich Ihnen schrieb und worüber ich Sie nicht in eine zu große Erwartung setzen will, ist ein Werk über Ihren Hermann, von Humboldt mir in Manuskript zugeschickt. Ich nenne es ein Werk, da es ein dickes Buch geben wird und in die Materie mit größter Ausführlichkeit und Gründlichkeit eingeht. Wir wollen es, wenn es Ihnen recht ist, miteinander lesen. Es wird alles zur Sprache bringen, was sich durch Raisonnement über die Gattung und die Art der Poesie ausmachen oder ahnen lässt. Die schöne Gerechtigkeit, die Ihnen darin durch einen denkenden Geist und durch ein gefühlvolles Herz erzeigt wird, muss Sie freuen, so wie dieses laute und gründliche Zeugnis auch das unbestimmte Urteil unserer deutschen Welt leiten helfen und den Sieg ihrer Muse über jeden Widerstand auch auf dem Wege des Raisonnement entscheiden und beschleunigen wird. Über das, was ich mit Cotta gesprochen, mündlich. Was mich aber besonders von ihm zu hören freute, ist die Nachricht, die er mir von der ungeheuren Ausbreitung Hermanns und Dorotheas gab. Sie haben sehr recht gehabt, zu erwarten, dass dieser Stoff für das deutsche Publikum besonders glücklich war, denn er entzückte den deutschen Leser auf seinem eigenen Grund und Boden, in dem Kreise seiner Fähigkeit und seines Interesse, und er entzückte ihn doch wirklich, welches zeigt, dass nicht der Stoff, sondern die dichterische Belebung gewirkt hat. Cotta meint, Viehweg hätte eine wohlfeile, schlechte Ausgabe gleich veranstalten sollen, denn er sei sicher, daß bloß in Schwaben einige Tausende würden abgegangen sein. Doch über alles ausführlicher, wenn sie kommen. Ich hoffe, dies wird übermorgen geschehen. Leben Sie recht wohl, meine Frau grüßt aufs Beste. SCH